Good morning. Guten Morgen. So, as you learn to make the Holy Spirit your very close friend. Also, lerne den Heiligen Geist zu deinem engsten Freund zu machen. But look what else Paul says. Aber schau, was Paulus noch sagt. Paul is not talking only about a friendship with the Holy Spirit. Er spricht nicht nur von einer Freundschaft mit dem Heiligen Geist. He says you have experienced a deepening friendship. That means it gets deeper and deeper and deeper. Er sagt, ihr habt eine sich vertiefende Freundschaft mit dem Heiligen Geist erfahren. Das heißt, sie wird tiefer und tiefer. How deep can your relationship with the Holy Spirit go? Wie tief kann deine Freundschaft mit dem Heiligen Geist gehen? I tell you how deep. Ich sage dir, wie tief. No matter how deep it is, it can still go deeper. Egal wie tief sie ist, sie kann immer noch vertieft werden. So what happens if you really learn to develop a deepening friendship with him. Schau, was passiert, wenn wir wirklich eine tiefer werdende Freundschaft mit ihm entwickeln. And I do like how the passion expresses this. Und ich mag, wie die Passion es ausdrückt. Because it says, as you have experienced this deepening friendship. Denn sie sagt, ihr habt diese Freundschaft erfahren. So it's not a theory. Es ist also keine Theorie. It's not a theology. Es ist keine Theologie. It's an experience. Es ist eine Erfahrung. Which means practically stuff is happening. Das heißt, es passiert etwas praktisch. So as you experience this, you have felt his tender affection and mercy. Ihr habt erfahren und seine zärtliche Zuneigung und Barmherzigkeit gespürt. I like that Paul first says you have experienced and then he says you have felt. Ich mag es, dass Paulus zuerst sagt, ihr habt erfahren und danach ihr habt gespürt. I tell you why I like this. Ich sag dir, warum ich das mag. Because many Christians either focus on experience without any emotions or they focus on all emotions but have no experience. Denn viele Christen konzentrieren sich entweder auf Erfahrung ohne jegliche Emotionen oder auf die ganzen Emotionen und haben keine Erfahrung. Think about this. Überleg mal. Is experience important? Sure it is. Ist die Erfahrung wichtig? Natürlich. But you know, you need to also feel the things you experience. Aber du musst auch das, was du erlebst, fühlen. Why is feeling important? Warum ist das Fühlen wichtig? Because feeling has to do with the heart. Weil Fühlen mit dem Herz zu tun hat. And you know, and once we really learn to connect with our heart, we begin to have feelings and experiences. Sobald wir wirklich lernen, uns mit unserem Herzen zu verbinden, werden wir Gefühle und Erfahrungen haben. So Paul does not say, hey guys, as long as you experience something, it doesn't matter what you feel. Or he doesn't say, as long as you feel, it doesn't matter what you experience. Paulus sagt also nicht, hey, solange ihr Erfahrungen habt, ist es egal, was ihr fühlt. Oder solange ihr fühlt, ist es egal, was ihr erlebt. You know, and the more I've learned to walk with the Holy Spirit, je mehr ich gelernt habe, mit dem Heiligen Geist zu leben, and the more I've learned also to live from my heart, und je mehr ich auch gelernt habe, aus meinem Herzen heraus zu leben, the more I have also experienced that those two things go together, your feelings and your experiences. Desto mehr habe ich auch erlebt, dass die Gefühle und die Erfahrungen Hand in Hand gehen. And today there's actually scientific evidence. Heutzutage gibt es sogar wissenschaftliche Beweise, that the things that you experience with strong emotion attached have a much deeper impact on your life than without any emotions attached. Dass Dinge, die du verbunden mit starken Gefühlen erlebst, eine viel tiefere Auswirkung auf dein Leben haben, als die, mit denen keine starken Gefühle verbunden sind. So Paul wanted them and he praised them for the feeling of affection and mercy. Paulus lobt die Philipper also für das Empfinden zärtlicher Zuneigung und Barmherzigkeit. You see, do you need to know that he is so full of mercy? Solltest du wissen, dass er voller Barmherzigkeit ist? You do. Ja, sollst du. But what happens in a moment of difficulty? Aber was passiert in einem schwierigen Moment? What happens a moment when you give in to temptation and you sin? Was passiert, wenn du einer Versuchung nachgibst und sündigst? At that moment you do need mercy. In diesem Moment brauchst du Barmherzigkeit. That's what Hebrew clearly tells us. Das sagt Hebräer ganz klar. That we can come boldly before the throne of God because there we experience mercy. Wir können mutig vor den Thron der Gnade treten, weil wir dort Barmherzigkeit erfahren. I've met so many people that are going through deep crises of guilt and shame. Ich habe so viele Menschen erlebt, die durch tiefe Krisen von Schuld und Scham gehen. And they just try to quote Bible verses. God is merciful, I'm forgiven. God is merciful, I'm forgiven. Und sie zitieren Bibelverse. Gott ist barmherzig, mir ist vergeben. Gott ist barmherzig, mir ist vergeben. They constantly do this, but they still don't believe that they're completely forgiven. Sie sagen das zwar dauernd, glauben aber trotzdem nicht, dass ihnen völlig vergeben ist. Because if they would really believe it, they wouldn't have to constantly say it. Denn wenn sie es wirklich glauben würden, müssen sie es nicht ständig sagen. So while we do not live by feelings, but we live by faith. Obwohl wir also nicht aus Gefühlen heraus leben, sondern aus Glauben. We need to understand that as we truly believe in our hearts that his great mercy towards us is real. Müssen wir verstehen, wenn wir wirklich in unserem Herz glauben, dass seine große Barmherzigkeit uns gegenüber real ist, we are going to also feel it in our hearts. Werden wir das auch in unserem Herzen spüren. And this will become such a reality that we will not any longer live with guilt and shame. Und das wird dann zu solch einer Realität werden, dass wir nicht mehr länger in Schuld und Scham leben. So guys, you have to truly experience and feel that he is so merciful towards you. Du musst also ständig erleben und spüren, dass er dir gegenüber so barmherzig ist. But look, Paul also said that you have felt his tender affection. Doch schau, Paulus sagt auch, dass sie die zärtliche Zuneigung des Heiligen Geistes gespürt haben. Do you know what is more beautiful than to just think about these two words, tender and affection? I don't think there's even a word in Portuguese that's strong enough. Was ist schöner, als über diese beiden Wörter zärtlich und Zuneigung nachzudenken? He doesn't just have affection, but this gentle, sweet, careful affection. Er hat nicht nur Zuneigung, sondern sanfte, süße, behutsame Zuneigung. Guys, you have to feel this every day. Das musst du jeden Tag spüren. The Holy Spirit affectionately loves you. Der Heilige Geist liebt dich herzlich. Meditate on this, thank him for this. Meditiere darüber. Danke ihm dafür. Develop a deep, deep, deep friendship with him. Entwickle eine tiefe, tiefe Freundschaft mit ihm. And as you do this, und indem du das tust, your life will become so much more fruitful and so much more productive because it's a heart belief. Wird dein Leben so viel fruchtbarer und produktiver werden, denn es ist ein Herzensglaube. Oh, our beautiful Holy Spirit. Oh, wunderbarer Heiliger Geist. Everybody who listens to this audio, gib jedem, der diese Audio hört, will you give them experiences with you this very day? Heute Erlebnisse mit dir. Experiences which they can feel. Erlebnisse, die sie spüren können. Extraordinary emotions all over their life. Außergewöhnliche Gefühle in ihrem ganzen Leben. We trust you. Wir vertrauen dir. Thank you. Danke. See you guys tomorrow. Bis morgen.